Ja, es ist verblüffend und beängstigend. Wie können wir sicher sein, dass Elmquist ein solcher Schlafwandler ist? Na, das könnt ihr eben nicht. Er könnte zu einigen Experimenten herkommen. Dann ließe sich das vielleicht nachweisen. Verstehe. Aber was ist denn nun mit dem Pfarrer, der als Geist umgeht? Es ist mir bisher nicht gelungen, einen Beweis dafür aufzutreiben. Ich selbst habe auch noch nie einen Geist gesehen und bin ihn seit vielen Jahren auf der Spur. Was ist es denn diesmal? Was für einem mystischen Geheimnis sind die drei Detektive denn heute auf der Spur? Bob erklärte die Sache mit der Schattengestalt, die in Mr. Prentices Wohnung ein- und ausging. Das gehört eigentlich nicht in mein Fach. Ich habe da eine Kollegin, die in dieser Beziehung sehr aufgeschlossen ist. Ja, ich wusste ja, dass sie uns wieder helfen. Sehr nett. Aber mit Vergnügen. Komm nur mit. Ich bringe dich zu Professor Evelyn Lantine. Sie leitet unser Institut für Parapsychologie. Hier an der Uni glaubt die eine Hälfte der Leute, sie sei verrückt, und die andere Hälfte hat Angst, sie könnte ihre Gedanken lesen. Ich denke, die Bekanntschaft wird dich interessieren. Was es nicht alles gibt. Dieser Brief kommt von einem Mann in Dubuque, der behauptet, bei ihm spuke der Geist seiner Schwester. Dabei hat er gar keine Schwester. Sie bekommen bei weitem die spannendste Post hier, Evelyn. Das ist Bob Andrews. Er gehört zu einem Team von Privatdetektiven und er hat da eine Sache, die Sie interessieren dürfte. Hallo! Bob, erzähle Professor Lantine von eurem neuesten Fall. Wieder berichtete Bob von den Ereignissen in Mr. Prentices Wohnung. Diesmal erwähnte er auch den Geist des Pfarrers. Aha. Wissen Sie etwas von diesem spukenden Pfarrer? Der jetzige Pfarrer hat mich in dieser Sache vor einiger Zeit angerufen. Ich werde oft drum gebeten, solche Vorfälle zu untersuchen. Pfarrer McGovern hat den Geist nie selbst gesehen, aber dafür seine Haushälterin. Die Beschreibung, hager und weißhaarig, passt zum früheren Pfarrer. Niemand außer Mrs. O'Reilly hatte ihn je gesehen und deshalb halte ich ihn für eine Einbildung. Euer gespenstischer Besucher in dieser Wohnung ist hingegen wieder etwas anderes. Du sagtest ja, er sei in der Wohnung erschienen, während ihr so sicher wie jeder andere wusstet, dass er sich schlafend in seiner eigenen Wohnung befand. Ja, das stimmt. Wunderbar, er ist ein Doppelgänger. Ja, das kann man wohl sagen. Wie macht dieser Elmquist das nur? Wenn er ein echter Doppelgänger ist, dann tritt er während des Schlafes aus seinem eigenen Körper heraus und geht auf Wanderschaft. Im vorigen Jahr war eine Hausfrau aus Montrose bei uns. Sie hatte Wahrträume. Wollen Sie damit sagen, Evelyn, dass sie von Ereignissen träumte, die hinterher eintraten? Das nicht gerade. Sie träumte zum Beispiel, sie sei bei einer Geburtstagsfeier im Haus ihrer Mutter in Akron. Sie sah alles ganz klar und deutlich. Ihre beiden Schwestern waren auch da. Am nächsten Morgen schilderte sie ihrem Mann den Traum. Dann kam schließlich ein Brief von der Schwester. Darin lag ein Foto von der Geburtstagsfeier. Es zeigte alles, was die Frau im Traum gesehen hatte. Ihr Astralleib war also aus dem Körper auf Wanderschaft gegangen. Das erklärt aber noch gar nichts. Nun, es könnte erklären, woher der Doppelgänger im Haus deines Auftraggebers weiß, dass dieser Mann ein Mandala besitzt. Aber die Frau hat sie nicht gerührt. Unser Auftraggeber hat Sonny Elmquist oder zumindest jemanden, der ihm ähnlich sieht, wirklich in seiner Wohnung gesehen. Und immer dann, wenn Elmquist schlief? So viel wir wissen, ja. Das ist selten, aber es ist schon vorgekommen. Hier in der Akte habe ich einen weiteren Fall. Ein Mann, der in Orange wohnt. Sein Leben lang hat er beunruhigende Träume gehabt. Träume, in denen er sich an anderen Orten erlebte. Und Dinge sah, die sich tatsächlich ereigneten. Doch diesmal konnten andere seinen Astralleib sehen, im Gegensatz zu der Frau. Ein Freund von dem Mann aus Orange hatte ihn mal in seinem Garten stehen sehen und dann war er plötzlich verschwunden. Er rief bei dem Mann an und dieser erzählte, er hätte einen Traum gehabt. In diesem Traum besuchte er seinen Freund und stand im Garten. Ja, gute Nacht. Ja, es ist verblüffend und beängstigend. Wie können wir denn sicher sein, dass Elmquist ein solcher Doppelgänger ist? Na, das könnt ihr eben nicht. Er könnte zu einigen Experimenten herkommen, dann ließe sich das vielleicht nachweisen. Verstehe. Aber was ist denn nun mit dem Pfarrer, der als Geist umgeht? Es ist mir bisher nicht gelungen, einen Beweis dafür aufzutreiben. Ich selbst habe auch noch nie einen Geist gesehen und bin ihn seit vielen Jahren auf der Spur. Justus erfuhr, dass Mr. Murphy in die Belvedere-Klinik verlegt worden war. Er entschloss sich, erst Miss Chalmers im Zentralkrankenhaus zu besuchen. Hallo, du bist doch einer der jungen Freunde von Mr. Prentice. Ja, wie geht es Ihnen? Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass mich jemand umbringen wollte.